In Südfrankreich gibt es hin und wieder eine Veranstaltung, die einen exotischen, fremdartigen Reiz hat. Dort leben Zigeuner zu Tausenden. Und wenn sie von einer evangelischen Gemeinde in die Kirche eingeladen werden, dann erklingen Lieder, denen es nichts schadet, wenn dazwischen ein lustiger Ruf zu hören ist. Wir könnten den Fächer noch weiter entfalten und Ihnen weitere Stimmen, weitere Sprachen und Farben zeigen. Aber jedes neue Beispiel würde uns nur immer wieder bestätigen können, dass es für die Musik und das Singen der Kirche keine einheitliche Form gibt. Dass sich das Lob Gottes in vielerlei Gestalt entfalten kann. Ganz gewiss nicht nur so, wie wir es gewohnt sind. Und nicht nur so, wie wir es schön finden. Sondern auch so, wie andere Menschen in anderen Kulturen es möglich und schön und richtig finden. Den Ausschlag gibt das Ziel, das dieses Singen hat. Den Ausschlag gibt seine Absicht, sein Motiv. Den Gott zu loben, der aus allen Völkern sein Volk gerufen hat. Und weiter ruft. Blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, blessed, bl